these words. Segne diese Worte. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's go to Ephesians 6. Na, gehen wir gleich in den Epheserbrief, Kapitel 6. Let's talk about the armor of God. Und sprechen wir über die Waffenrüstung Gottes. Satan deceives the whole world. Satan versucht, täuscht die ganze Welt. Revelations 12:9. Offenbarung 12:9. And he accuses us before God day and night. Und er beschuldigt uns vor Gott Tag und Nacht. Means he's going up and down every day. Das heißt, jeden Tag fliegt er hin und zurück. I mean, he's just back to the earth and just deceiving people, asking names and testing and just. Also in die Erde, er verführt Leute, er geht rauf, er bittet um Zugriff auf bestimmte Menschen. And he's always accusing. Und er klagt immer an. You think that church at 34 Lebgasse is spiritual? Du glaubst, die Gemeinde in der Lebgasse 34 ist geistlich? Give them to me, I'll show you. Gib sie mir in meine Hand, ich werde dir zeigen, wie geistlich sie sind. Das macht er die ganze Zeit. You think that guy's spiritual? Glaubst du, der ist dort geistlich? The one that you think that person on the worship team is spiritual? Oder den da drüben, der im Worship Team? He accuses us day and night. Er klagt uns Tag und Nacht an. He just wants a piece of us. Er will einfach nur ein Stück aus uns. Oder ein Stück aus uns rausreißen. Wir müssen diese Waffenrüstung tragen. Oder wir werden nicht bestehen können. Teenager werden es nicht können. Niemand wird bestehen können. Egal wie lange du auch Christ sein magst. Auch die Oma. Billy Graham. Okay. Our first, let's go to the scripture. Let's open the window. Okay, let's look again at verse 13. Vers 13. Therefore take up the whole armor of God that you may be able to resist in the evil day. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet. Having done everything to stand. Und alles überwinden könnt. Everything. We got to do everything. Also wir müssen alles tun. We're going to go through everything. Wir müssen alles durchmachen. Stand firm therefore having your loins girt about with truth. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. And having put on the breastplate of righteousness. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. So tonight we'll add two more pieces of the armor. Also heute Abend möchten wir noch zwei Ausrüstungsgegenstände dazufügen. I want to give you a power word, something you can do for each one of these pieces of armor. Ich möchte euch so ein kraftvolles Wort geben, das sich auf jedes dieser Ausrüstungsstücke anwenden lässt. For the girdle of truth. Der Gürtel der Wahrheit. Be accountable. Der steht für die für die Rechenschaft, be accountable to the word of God. Sei dem Wort gegenüber Rechenschaft schuldig. You want to make sure that that girdle's tight. Du willst also sicher gehen, dass dieser Gürtel gut sitzt. Be accountable. Dann, wenn du das willst, dann sei Rechenschaft schuldig wives jemandem. To the husbands, die Männer den Frauen. Husbands to the Lord, und die Frauen die Männer dem Herrn. To the pastor, und die Gemeinde, children to the mother, die Gemeinde dem Pastor, die Kinder der Mutter, parents, die Jugendlichen den Eltern. Jeder braucht Verantwortlichkeit. If you're in school to the teacher, wenn du in der Schule bist, dem Lehrer gegenüber, if you're at work to the boss, wenn du in der Arbeit stehst, da deinem Vorgesetzten, if you're a medical doctor, oder wenn du ein Arzt bist, and you're the assistant, und du bist der Assistent, be accountable to the surgeon. Sei auch ihm verantwortlich. Okay. What was the two words? Was waren die zwei Worte? Hold the hook and hold the mouth. Okay. Okay, that was Haken good. Halten und Mund halten. Okay, tonight. The breastplate of righteousness, der Panzer der Gerechtigkeit heute and Abend, the shoes, und die Stiefel, die Schuhe. Now, the breastplate of righteousness. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Some scholars speak of this as the positional righteousness of God. Manche Theologen sagen, das ist die die verliehene Gerechtigkeit Gottes. The righteousness that God gives us in Romans 5. Die Gerechtigkeit, die Gott uns verleiht, wie in Römer 5 steht. But we're gonna apply that to the next part of the armor. Aber wir wollen das auf den dritten Teil der Rüstung anwenden. That's gonna be part of the shoes. Das wird ein Teil der Schuhe sein. The breastplate of righteousness, dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, is not peace with God. Ist nicht der Frieden mit Gott. It's peace, the peace of God. Es ist der Friede Gottes. The difference. Das ist ein Unterschied. There's a righteousness that gives me the peace of God. Es gibt eine Gerechtigkeit, die gibt mir den Frieden Gottes. Experience. Und den kann ich erleben. There's a righteousness that gives me peace with God. Es gibt aber auch eine Gerechtigkeit, die mir Frieden mit Gott gibt. I cannot experience, I can only believe by faith that I have. Und das kann ich nicht erfahren, ich kann das nur im Glauben annehmen, dass der da ist. Now the shoes that he's speaking of here, die Schuhe, von denen er had spricht, spikes underneath them. Die hatten so, die waren genagelt. Die hatten, and if you look at this word, it says, having your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Also steht an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. The word preparation can also mean firm foundation. Das kann auch heißen, einen festen Grund haben. Now I want you to turn with me to an interesting place. Where can we go from here first? There's so much to say. Go to Philippians 4:7. Philipper 4, Vers 7. We'll talk about first the peace of God. Wir möchten zuerst den Frieden Gottes besprechen. This is the breastplate of righteousness. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. It is the righteousness I experience in my heart. Das ist die Gerechtigkeit, die ich in meinem Herzen erlebe, when my cup is clean. Wenn mein Becher rein ist. Now watch this, Philippians 4:7. Philipper 4:7. The peace of God, und der Friede Gottes, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Symbolically, my heart is right, you know, where my physical heart is. Und symbolisch ist mein Herz genau da, wo mein really, physisches Herz ist. Really, the heart is up in your mind. Aber das Herz ist ja eigentlich in dem Herz. The breastplate is covering my heart. Also symbolisch beschützt dieser Panzer mein Herz. And it's the peace of God, und das ist der Friede Gottes, my heart, der mein Herz beschützt. Now, I'll give you two words that are power words that can assure that the peace of God will guard my heart. Und es gibt zwei so Kraftworte, die ich euch mitgeben möchte, die sicherstellen, dass der Friede Gottes mein Herz beschützt, bewahrt. We do, let's read verse 6. Bevor wir das tun, wollen wir noch Vers 6 lesen. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. See, anxiety wants to attack my heart. Die Sorge möchte mein Herz angreifen. Fear wants to attack my heart. Und die Angst möchte mein Herz angreifen. The devil wants to send everything at my heart. He wants me to faint. Der Teufel möchte alles in mein Herz hineinschicken. He wants the teenagers to faint. Man möchte, dass man wirklich schwach wird, dass die Jugendlichen aufgeben. They get mocked at school and they just, the devil wants them to faint. Sie werden runtergemacht in der Schule und der Teufel möchte, dass sie in sich zusammensacken. God wants us to put up a breastplate. Und Gott möchte uns einen Panzer verleihen. Look, be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. But in everything. Sondern in allen Dingen. By prayer and supplication. Durch Gebet und Flehen. Here's the key. With thanksgiving. Mit Danksagung, das ist der Schlüssel. With, that's our power word. Mit Danksagung, be das ist der, das kraftvolle Wort. Be thankful. Sei dankbar. If we're, in everything give thanks, this is the will of God. In allen Dingen gib Dank, das ist der Wille Gottes. And let your request be known unto God. Und lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Then the peace of God becomes a breastplate. Dann wird der Friede Gottes ein Brustpanzer werden. It's a breastplate of righteousness. Ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Because really the most righteous thing I can do. Denn das Gerechteste, was ich tun kann, is thank God in everything. Ist, dass ich Gott in allem danken kann. Now, sometimes I can't thank God. Manchmal kann ich Gott nicht danken. Because I've already lost my peace. Weil ich meinen Panzer schon verloren habe. Anxiety has come into my heart. Die Ängstlichkeit in mein Herz eingedrungen now, ist. Anxiety is idolatry. Und Angst, also Angst haben, Furcht haben ist Götzendienst. Not fear. Fear is healthy. Sometimes fear can be healthy. Also Furcht kann gesund sein. I'm afraid I might knock the guitar over, so be careful. Ich habe Angst, dass ich die Gitarre umstoßen könnte. Also that's pass okay. auf. That's, I'm afraid if I, also das wäre vielleicht Angst. If I eat too much, I'll get overweight. Also oder ich habe Angst, dass wenn ich zu viel esse, dann werde ich übergewichtig. Healthy. Das ist eine gesunde We're talking Sache. About anxiety. Aber die Sorge. Anxiety is a preoccupation with fear. Eine Sorge ist eine Eingenommenheit mit Angst. I can't get it out of my mind. It's just always there. Ich krieg das nicht aus meinen Gedanken heraus. Das ist allgegenwärtig. And what it does is it becomes an idol because I'm focused on that more than I'm focused on God. Und was passiert ist, dass das ein Götze wird, weil ich mich mehr darauf konzentriere als auf Gott. And it eclipses God. Und es verdeckt Gott auch. I just don't see the sun anymore. It comes right between us. Ich sehe die Sonne nicht mehr. Es ist genau zwischen uns. I'm so focused on it that it actually becomes an idol. Ich schaue so sehr darauf, dass es wie ein Götze ist. There's only one way to get rid of anxiety. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Sorge loszuwerden. It's going to sound a little harsh, but it's the only way. Und das klingt ein bisschen hart, aber das ist der einzige Weg. You gotta repent. Man muss Buße tun. Just gotta say, God, it's not from you, it's a sin. Man muss sagen, Gott, es ist nicht von dir, es ist Sünde. I repent. Ich tue Buße. It's an idol. Es ist ein Götze. And I'm going to worship the true God. Und ich werde den wahren Gott anbeten. And I cast this down. Und ich werde das von seinem Thron stoßen. Es ist falsch. Es ist nicht von dir. This isn't fear. This is a worship. I'm worshiping fear. Das ist nicht Angst. Ich diene dieser Sorge oder dieser Furcht. And I cast it down. It's an idol. Und ich reiße es nieder. Ich stoße es runter, weil es ein Götze ist. Und ich tue Buße. So we got two power words that can bring us the peace of God. Also zwei so Kraftworte, die uns den Frieden Gottes bringen können. Thankfulness will maintain the peace of God. Die Danksagung wird den Brustpanzer erhalten. The peace of God cannot drive out anxiety. Der Frieden Gottes kann aber diese Sorge nicht vertreiben. It only replaces it. Es ersetzt sie nur. Our second power word, repent. Unser zweites Kraftwort ist die Buße. This is such a beautiful word. It should not be something we should ever be afraid of. Und das ist so ein wunderschönes Wort. Davor sollten wir uns nie fürchten. It should be our dearest friend. Es sollte unser treuester Freund it's sein. It's a thing that will it's a thing that will drive out my enemy. Es ist etwas, das den Feind vertreiben wird. And allow the peace of God to come in. Und erlauben wird, dass der Friede Gottes in mich eindringt. Repentance is like a bazooka. Buße ist so wie eine Bazooka. It's gonna knock anxiety right out. So, es wird diese Furcht, diese Sorge austreiben. You put a bullet in the back, you know. Here we go. Pow! I repent of anxiety. Ich tue Buße. It's sin. Sorge. You es see ist Sünde. How powerful that is. Seht ihr, wie it's mächtig das powerful. Ist? Es hat so viel Kraft. Now look at Psalm 32 with me for a moment. Schaut euch mal Psalm 32 an mit mir. Very powerful Psalm. Ein sehr mächtiger Psalm. We're fighting warfare. Und wir kämpfen hier in einem Krieg. And this is an everyday thing because Satan goes every day before God. Und das Ganze ist eine tägliche Sache, weil Satan jeden Tag vor Gott geht. Look at Psalm 32. Psalm 32. How blessed is he whose transgression is forgiven. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Whose sin is covered. Dem die Sünde bedeckt ist. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. In whose spirit there is no deceit. In dessen Geist kein Trug ist. You see, it's the deceit. Something's wrong that needs to be repented of. Es ist der Trug, der von dem Buße getan werden muss. When I realized, when God showed me that anxiety was idolatry, als Gott mir gezeigt hat, dass Sorge Götzendienst ist, I could blow it right out of the water. Dann war ich in der Lage, es also wirklich umzupusten. But you can pray all night and anxiety will not, the peace of God cannot drive it out. Aber du kannst die ganze Nacht drum beten, der Friede Gottes wird diese Sorge nicht vertreiben können. Needs to be repented of. Man muss Buße tun, muss es bekennen. And then God will fill it. Und dann wird Gott diese Lücke erfüllen. Thankfulness will release the peace of God. Und Dankbarkeit wird den Frieden Gottes dann freisetzen, der schon da ist. Now watch this in verse 3. Und schaut mal in Vers 3. When I kept silent about my sin, denn als ich es wollte verschweigen, my body wasted away. Verschmachteten meine Gebeine. Through my groaning all day long, durch mein tägliches Klagen. For day and night thy hand was heavy upon me. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. My vitality was drained away as with the fervor heat of summer. Mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Look at verse 5. I acknowledged my sin. Darum bekannte ich dir meine Sünde. And my iniquity I did not hide. Und meine Schuld verhehlte ich nicht. I said, I will confess my transgressions. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. And you did forgive the guilt of my sin. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ist das nicht wunderschön? Schaut euch mal den Ende dieses Psalms an. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Shout for joy, all you who are upright in heart. Und jauchzet alle, die ihr fromm seid. Upright in heart means that my heart is just transparent before God. Fromm oder aufrecht im Herzen bedeutet, dass mein Herz transparent, durchsichtig ist vor Gott. Pray Psalm 139:23. Und ich bete Psalm 139:23. God, search me, search my heart. Gott, durchsuche mich, erkenne mein Herz. And show me if there's anything in there that's hurting me. Und zeig mir, ob da etwas ist, was mir selbst wehtut. Show me what I can confess. What's zeig mir, in was there? Ich bekennen soll. What do I not see? Was sehe ich nicht? Wo bin ich blind? Ich kann deinen Frieden nicht erleben. Irgendetwas blockiert da. Ich versuche dankbar zu sein, aber es ist etwas da. Hilf mir, das herauszufinden, damit ich es wirklich wegblasen kann mit meiner Bazooka der Buße. Now, let's go on to the next part. So number one, I've got my breastplate on. Also erstens, ich habe meinen Panzer an. It's, you could call it the breastplate of purity. Also vielleicht auch der Brustpanzer der Reinheit. It's the breastplate of experiencing God's righteousness in my soul. Es ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit in meiner Seele zu erleben. And the simple word is purity. Und das einfache Wort dafür ist Reinheit. Number two. Zweitens, let's look at the second part, the shoes. Der zweite Teil geht um die Stiefel. And now you can turn to Romans 5. Und jetzt könnt ihr zu Römer 5 blättern. The shoes are not the peace of God, but they're peace with God. Die Schuhe sind nicht der Friede Gottes, sondern das ist, die bedeuten der Friede mit Gott. What is the difference? Und was ist der Unterschied? We'll read it right here in Romans 5. Wir werden es hier lesen in Römer 5. Therefore, having been justified by faith, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, we have peace with God. Haben wir Frieden mit Gott. You don't feel this peace. Man erfüllt diesen Frieden nicht. You feel the peace of God. Du fühlst den Frieden Gottes. The peace with God, aber der Frieden mit Gott, a declaration in heaven that you are God's child. Ist eine Erklärung im Himmel, dass du ein Kind Gottes bist. You are no longer an enemy of God. Du bist nicht mehr ein Feind Gottes. Your name is now written in God's book. Dein Name steht in Gottes Buch in geschrieben. The Lamb's book. Im Buch des Lammes. God's wrath is not toward you. Gottes Zorn ist nicht mehr gegen dich gerichtet. You are forgiven. Dir ist vergeben you worden. Are received into the kingdom. Du bist ins Königreich aufgenommen. The war is over. Der Krieg ist für dich Romans vorbei. Chapter 5, it continues, Römer 5 geht's weiter. That we were the enemies of God. Dass wir die Feinde Gottes waren. But now we're not. Aber jetzt nicht sind. So the war with God is over. We're on his side. Also der Krieg mit Gott ist beendet. Wir sind auf seiner Seite. They found these Japanese soldiers after World War II. Die haben diese Japaner entdeckt nach dem Zweiten Weltkrieg. 20 years after the war was over. 20 Jahre nachdem der Krieg schon vorüber war. Japan is at peace with America. Japan ist schon längst im Frieden mit Amerika. They find these Japanese soldiers. Und sie finden diese Japaner. Still fighting. Und die kämpfen immer noch. Protecting the island. Beschützen die Insel. Ah, American die. Well, American. You American, you die. Hey, the war is over. Hey, der Krieg ist schon vorüber. We're at peace. Did you not know Japan? We're at peace. Wir haben einen Frieden geschlossen. Wir sind im Frieden. This is peace with God. Das ist der Friede mit Gott. Now Satan wants to move us away from having peace with God. Satan möchte uns davon abbringen, mit Gott Frieden zu haben. Let's say this again. Oder nochmal. He wants to convince us that we don't have peace with God. Er möchte uns davon überzeugen, dass wir nicht Frieden mit Gott haben. We receive peace with God when we got saved. Wir empfangen diesen Frieden mit Gott, wenn wir gerettet werden. Das kann sich nicht mehr ändern. Das ist eine einmalige Sache. Wir haben Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, ob den Frieden mit Gott erfahre ich nicht immer, erlebe ich nicht immer. Den Frieden Gottes erlebe ich nicht immer, aber den Frieden mit Gott, den habe ich immer. Now what Satan wants to do is he wants to move me away from the firm foundation of the gospel of peace with God. Und Satan möchte mich von diesem festen Grund wegbewegen, dieses Fundament, ich habe Frieden mit Gott. So, turn to Galatians 5. Blättert mal in den Galaterbrief. The result of not realizing that we're at peace with God. Das Resultat, wenn man erkennt, dass man nicht Frieden mit Gott hat. Suddenly I become very religious. Plötzlich werde ich sehr religiös. Because I start to live my life to have peace with God. Weil ich beginne mein Leben so zu leben, dass ich Frieden mit Gott and habe. I'm fighting a battle that's already won. Und ich kämpfe einen Kampf, der schon gewonnen ist. So I'm fighting for my salvation. Also ich kämpfe um meine Errettung. When I already have it. Aber ich besitze sie schon. The devil wants to do that to us. Der Teufel möchte uns das antun. He wants to project to my heart. Er möchte in mein Herz hineinprojizieren. So that I don't have the peace of God. He wants. Sorry. Dass ich den Frieden Gottes nicht habe. He wants to fill me with anxiety, fill me with garbage. Mit Sorge, mit Müll will er mich zumachen. And then he wants to move me away from understanding that the war is over. Und dann will er mich dahin bringen, dass ich nicht mehr verstehe, dass die Schlacht vorbei ist. It's finished. Dass der Krieg vorbei ist. The Lord said when before he died, it's finished. Es ist vollbracht, hat der Herr gesagt, bevor er starb. Der Krieg ist vorbei. If you believe in me, wenn du an mich glaubst, you're saved. Dann bist du erlöst. Now look at Galatians 5. In Galater 5. And that salvation gives me freedom. Gibt mir diese Errettung gibt mir Frieden. Freedom from having to fight for my salvation. Ja, Freiheit, die Freiheit davon, für meine Erlösung zu kämpfen. And many Christians do this. Und viele Christen tun das aber. Because the devil wants to push them off the firm foundation. Weil der Teufel sie von diesem festen Grund abbringen möchte. But we got our shoes on. Aber wir haben unsere Stiefel an. And those shoes have spikes. Und diese Stiefel haben so Stacheln. And these Romans would sink those shoes into the ground. You could not move them. Und diese Römer hatten diese Stiefel, die sich wirklich in die Erde gegraben haben. They were immovable. Und man konnte sie nicht verrücken. Sie waren also wirklich unverrückbar. Which is our What did you say? Unverrückbar. Unverrückbar? That sounds like unmovable. Oh, that's great. That sounds like uncrazyable. Okay. So yeah, we're immovable, right? Yeah. This is our next power word. Das ist unser nächstes Kraftwort. So first one, be accountable. Also sei verantwortlich. Be thankful. Sei dankbar. Or repent if necessary. Oder tue Buße, wenn notwendig. Be immovable. Und sei unverrückbar. Don't let the devil convince you that you have to do something to become a child of God. Lass dich nicht vom Teufel dazu überreden, dass du etwas tun musst, um ein Kind Gottes zu sein. That you're not good enough. Dass du nicht gut genug bist. That you don't read enough. Dass du nicht genug liest. You're not in church enough. Oder nicht genug in die Gemeinde gehst. This is the projection. He wants to move us off the foundation. Das ist diese Projektion. Er möchte uns von diesem Fundament abbringen. You are not at peace with God. Du hast nicht Frieden mit Gott. The war is not over. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. You have to serve. Du musst dienen. God to have peace with God. Du musst Gott dienen, um mit Gott Frieden zu haben. We do. Wirklich? Yes. God doesn't accept you. Ja, Gott nimmt dich nicht so an. You think you're going to heaven? Du glaubst, du kommst in den Himmel? And you're not circumcised? Und du bist nicht beschnitten? Here it is. Look. Verse 1. Vers 1. It was for freedom that Christ set us free. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Therefore stand firm. So steht nun fest. Keep them shoes on, stand firm. Behalte diese Schuhe an, stehe fest. Do not be subject again to a yoke of bondage. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Don't let anybody convince you. Lasst dich von niemandem davon dazu überreden. That you are not perfect in the eyes of God. Dass du nicht perfekt bist, vollkommen in den Augen Gottes. Du bist sein Kind. And when he appears, we shall be like him. Und wenn er erscheinen wird, dann werden wir sein, wie er ist. Now, rewards is another thing. Die Belohnung ist eine andere Sache. God will reward us for the service we've done. Gott wird uns belohnen, je nachdem, wie wir gedient haben. It has nothing to do with the fact that we are his child. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir seine Kinder sind. Now, look at verse 2. Behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so that you can have peace with God, damit ihr Frieden mit Gott habt, Christ will be of no profit to you. So wird euch Christus nichts nützen. I testify again to everyone who receives circumcision that he is under obligation to keep the whole law. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. You have been severed from Christ. Ihr habt Christus verloren. You who are seeking to be justified by law. Die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. See, we were justified. Wir wurden gerechtfertigt. And that means we were declared. Das heißt, wir wurden für gerecht erklärt. We were declared to be at peace with God. Wir wurden dazu erklärt, Frieden mit Gott zu haben. Declared righteous. Wir wurden gerecht erklärt. Dikaio. Dikaio. is the Greek word. Ist das Wort für God puts gerecht. A stempel on you and he says, righteous. Gott gibt seinen Stempel auf dich drauf und sagt gerecht. Do I live like that all the time? Lebe ich so? No. Nein. But as far as being his child, aber was das meine Kindschaft angeht, I'm righteous. Bin ich gerecht. I have his righteousness. Ich besitze seine Gerechtigkeit. Now look, and we'll start to close. Und you who are seeking to be justified by the law. Ihr, die ihr versucht, durch das Gesetz gerecht you zu werden, have fallen from grace. Ihr seid aus der Gnade gefallen. We were justified by grace. Wir wurden gerechtfertigt durch Gnade, when we believed. Als wir zum Glauben it was kamen. A gift from God. Es war eine Gabe Gottes. The devil wants to convince us that it was not a gift. Und der Teufel möchte uns davon überzeugen, dass es keine Gabe war. He's gonna push us, ja, er wird uns convince us, antauchen, versuchen zu überzeugen. You're gonna read books that are gonna say this. Du liest vielleicht sogar Bücher, wo das drinnen Christian steht. Books that are not accurate. Christliche Bücher, die ungenau sind. Tell you to do something. They're gonna push you und sie werden dir sagen, was du tun musst und werden dich schieben. Until you are not sure, bis du dir nicht mehr sicher bist, died, dass wenn du sterben würdest, dass du in den Himmel kommst. Vers 5. For we, through the Spirit, denn wir warten im Geist, by faith are waiting for the hope of righteousness. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit. Right? We're waiting and this is a secure thing. Wir warten ja darauf und es ist eine sichere Sache. Wir sehen noch nicht die Gerechtigkeit, die wir besitzen, aber sie kommt. Und eines Tages werden wir so sein wie er. Vers 6. Jetzt wird es interessant. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. But faith that works through love. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig what ist. Does the devil want? Was will der Teufel? A faith that works through fear. Ein Glaube, der durch die Furcht tätig ist. I don't know. So insecure. Ich weiß nicht, ich bin so unsicher. I don't know about God's relationship with me. Bin mir nicht sicher, wie Gott zu mir steht. Now look at verse 7. Vers 7. You were running well. Ihr lieft so gut. Who hindered you? Wer hat euch aufgehalten? The word in the Greek is anekopta. Das Wort im Griechischen ist anekopta. To push back. Zurückschieben. Who pushed you back? Wer hat euch zurückgeschoben? And why did you let yourself slide? Und warum habt ihr es zugelassen, dass ihr zurückrutscht? Why were you so easily moved away? Warum wart ihr so leicht von der Stelle zu rücken? Look at verse. Hindered or pushed back from obeying the truth. Wer hat euch aufgehalten oder zurückgeschoben, der Wahrheit nicht zu gehorchen? What is the truth? Was ist die Wahrheit? To believe on Jesus. An Jesus Christus zu glauben. For the gift of eternal life. An die Gabe des ewigen Lebens zu who glauben. Convinced you that that wasn't the gospel? Wer hat euch überzeugt davon, dass das nicht das Evangelium sei? Verse 8, this persuasion did not come from him who calls you. Vers 8, solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Es ist eine Überzeugung. Es kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Was der Teufel will, ist, dass ich in eine Schlacht ziehe, die schon gewonnen ist. Now I can get up in the morning and fight that battle. Ich kann in der Früh aufstehen und diese Schlacht kämpfen. And I can say God's not happy with me unless I read my Bible for an hour. Ich kann mir sagen, Gott ist nicht glücklich mit mir, wenn ich meine Bibel nicht eine Stunde lang lese. And I put myself under this thing. Und ich stelle mich unter diese Sache. And I start to do things not because I love God, but because I think I don't really know if I'm secure. Und ich beginne Dinge zu tun, nicht weil ich sie gerne tue, sondern weil ich mir denke, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. I mean, maybe God doesn't like me. Ich meine, vielleicht mag mich Gott ja nicht. Maybe he hasn't really accepted me. I mean, vielleicht hat er mich nicht wirklich akzeptiert. I wouldn't accept me. Also ich würde mich ja selbst auch nicht annehmen. I mean, my mother doesn't accept me. Meine Mutter zum Beispiel nimmt mich nicht an, why wie ich would bin. God accept me? Warum würde Gott mich annehmen? I feel like God doesn't accept me. Vielleicht nimmt Gott mich nicht an. Okay. I'll make it so he'll accept me. Okay, ich werde es jetzt. I promise I'll read a book of the Bible every day. Ich werde mich so verhalten, dass Gott mich annimmt. Ich werde jetzt ein Buch der Bibel jeden Tag lesen. Then he'll accept me. And I'll pray an hour. And I'll Da wird er mich sehen und ich werde eine Stunde lang beten. To somebody every day of my life. Und ich werde jeden Tag meines Lebens jemandem ein Zeugnis geben. I'll give my money away. Ich werde mein Geld weggeben. And suddenly you're on this kind of a works trip. Und plötzlich bist du auf diesem Werke-Trip. And what the devil has done to your experience, und was der Teufel mit deiner Erfahrung gemacht is hat, he's got you to serve God, ist, dass er dich dazu gebracht hat, Gott zu dienen, with no joy. Und Gott ohne Freude zu dienen. And then you'll see it right here. Und dann sieht man es auch hier. Okay, and just a little leaven leavens everything. Also nur ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Okay. Look at verse 10. I have confidence in you in the Lord that you will adopt no other view. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. But the one who is disturbing you shall bear his judgment. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Whoever he is. Er sei, wer er wolle. Now look at verse 13. Vers 13. For you were called to freedom. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. And here it is, but through love serve one another. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. And that's the difference. Und das macht den Unterschied. Now I gave you some negative words the other day. Ich habe euch vor ein paar Tagen ein paar Negativausdrücke gegeben. The devil wants to deceive me. Also der Teufel möchte mich täuschen. So I got the girdle on. Also ich habe diesen Gürtel. I'm accountable to truth. Ich bin der Wahrheit verantwortlich. Nobody gonna deceive me. Niemand wird mich täuschen. My Bible, I got my concordance. Ich habe meine Bibel, ich habe meine Konkordanz. And I'm ready. Und ich bin bereit. But you got to put the breastplate on. Aber du musst auch den Brustpanzer because anziehen. He can make you anxious through situations. Denn er kann dir Furcht einflößen durch Situationen. So I can have the peace of God while I'm fighting. Also ich kann den Frieden Gottes haben, während ich kämpfe. Because the devil wants to accuse me. Denn der Teufel möchte mich beschuldigen and discredit me. Und mich diskreditieren, verleumden. Right? Deceive and discredit. Er möchte mich verführen, täuschen und diskreditieren. Everything is established by two or three witnesses. Und deswegen wird alles durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Right? 2. Korinther 13, 1. If you hear something about another teenager, wenn du etwas hörst über einen anderen Teenager, you need two witnesses. Dann brauchst du dafür zwei Zeugen. Three witnesses. This protects us. Drei Leute im Ganzen. Because the devil is putting a lot of thoughts, he's projecting, weil der Teufel viele Gedanken eingibt. All of us make the mistake and we say something. Und jeder von uns macht den Fehler, plötzlich spricht man etwas aus. Okay. And the third word is he wants to stop us. He wants to deter us. Das dritte ist, er will uns stoppen, er will uns aufhalten. He wants to push us back. Er will uns sogar zurückschieben. He wants to disturb us. Er möchte uns aufrühren. But we want to be accountable. Aber wir möchten verantwortlich sein. We want to be thankful. Wir möchten dankbar sein. Repent if necessary. Wir sollten aber auch Buße tun, wenn es notwendig ist. We want to be immovable. Und wir möchten unverrückbar stehen. And that means I build myself up. Und das bedeutet, ich erbaue mich that I was saved by grace. Ich erbaue mich damit, dass ich durch Gnade let errettet bin. The heart be established in grace. Lass das Herz in Gnade gegründet sein. I'm not doing anything. Ich tue gar nichts. I'm not a missionary to have peace with God. Ich bin kein Missionar, um Frieden mit Gott zu if haben. I am, wenn ich es doch bin, then I'm gonna be in a lot of trouble. Dann werde ich große Probleme bekommen. Because the devil is gonna He's already deceived me. Weil der Teufel mich jetzt schon getäuscht and I'm hat. Spend my life serving God und ich werde mein Leben damit verbringen, dass ich Gott diene with the wrong attitude. Mit der falschen Einstellung. That's how important this is. So wichtig ist das. So, we build ourselves up that we, you know, I can lay down and just thank God and worship him. Also wir bauen uns auf, indem wir einfach da liegen und Gott anbeten. Oh Lord, let me never be removed from Herr, lass mich nie von dieser Gnade abrücken. And if my heart is established in grace, und wenn mein Herz in der Gnade gegründet ist, then I begin to give grace. Dann fange ich auch an, Gnade zu geben, so, zu gewähren. That's about enough for tonight. I don't want to go too long. But these two things, does this make sense? Macht das Sinn für euch? Is this workable? Ist das so greifbar? You think of these power words. Denkt ihr, könnt ihr euch diese Kraftausdrücke, as you go through your day, Kraftworte merken, wenn ihr durch den Tag geht? Be accountable. Seid verantwortlich. Read the Bible. Lest die Bibel. Don't read it to have peace with God, but just read it. Just Also nicht um Frieden mit Gott zu haben, aber lest sie einfach so. Because, Lord, I want to be accountable. Weil, Herr, ich möchte verantwortlich leben. Du bist mein Vater, ich bin dein Kind. We're going to see each other soon. Und wir werden uns bald sehen. And you know what? When you read your Bible, und wenn du deine Bibel liest, dann nimm einen Kuli zur Hand. This is my older Bible. Das ist meine ältere Bibel, ich habe sie auch mitgenommen. In Hebrews, I can't even see the pages in anymore. Hebräer kann ich nicht mal mehr den Text lesen. Yeah, it's so much fun, you know. It's like, look at this. Das Papier kann ich nicht mehr sehen. Look at that page. Isn't that cool? Everyone love it, you know. Like every page is like that. Also jede Seite sieht so aus. And look at Hebrews, that's cool. I love das that. Ist der Hebräerbrief. And it's just fun. I just love to be in the Bible. Also ich liebe es. Ich mag es einfach, Zeit in der Bibel zu verbringen. Ich möchte der Wahrheit gegenüber verantwortlich sein. I want to be thankful. Dankbar sein. Make me a thankful person. Lass mich eine dankbare Person sein. I just want to be thankful because you are disciplining me. Ich möchte dankbar sein, weil du mich erziehst. So I can enjoy your holiness. Damit ich deine Heiligkeit genießen kann. And Lord, und Herr, I want to be immovable. Ich möchte auch unverrückbar stehen. I don't want to do anything to serve you. Ich möchte alles tun. Ich möchte nichts tun, um dir zu dienen. Alles tun. So that you'll love me more. You can't ich möchte love nichts me tun, um dir zu dienen, dass du mich mehr liebst, denn du kannst mich nicht mehr lieben, als du es jetzt schon tust. Here's a little test. Hier ist ein kleiner Test. When you fail, wenn du versagst, you really blow it. Just also du wirklich, also wirklich versagst, does God love you any less? Liebt dich Gott dann weniger? Next time you fail, ask yourself that. Das nächste Mal, wenn du versagst, stell dir diese Frage. And if the answer is, yes, he loves me less. Und wenn die Antwort ist, ja, er liebt mich jetzt ein Stückchen weniger, dann bist du nicht unverrückbar. He loves you just as much, er liebt dich genauso in, your worst failure, in deinem schlimmsten Fehler, als zu dem Zeitpunkt, wenn du das Größte, no Großartigste difference tust, was du vollbringen kannst. And if you think there's a difference, es gibt keinen Unterschied. Wenn du glaubst, dass da ein Unterschied bestehen könnte, dann wirst du schon von deinem Fundament abgerückt. Dann wirst du nämlich auch nur dann Menschen lieben, wenn sie auf ihrem Höhepunkt stehen. Because that's when God loves you. Denn das ist ja auch der Zeitpunkt, wo Gott so dich liebt. When we love people. Und dann lieben wir Menschen. Right? This is how serious nur dann, wenn sie be, so sind. Be immovable. Es ist eine ernste Sache, unverrückbar zu stehen. Isn't this cool? I love that stuff. Okay, tomorrow we'll do the shield. Und morgen wollen wir uns den Schild vornehmen. Okay, Father in heaven, bless these thoughts to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte in unseren Herzen. Bless the rest of the evening, all that we're doing. Und den Rest dieses Abends, all die Aktivitäten. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.